Papa, ich bewundere euch ja schon. Könnt ihr noch? Das ist echt schwierig. Aber ich will versuchen, mich doch einigermaßen kurz zu fassen. Heiliger Geist und Peter Bauer, persönliches Statement. So. Und ich weiß, dass einige im Land Baden unterwegs sind, die sagen, das passt eigentlich nicht. Peter Bauer und Heiliger Geist, wieso sagt Peter Bauer etwas zum Heiligen Geist? Man findet den auf dem Bitflyer da drauf, der sagt dort dazu was. Wie kommt das? Das passt ja eigentlich gar nicht wirklich. Und ich wundere mich dann, muss ich ehrlich sagen, ich wundere mich dann doch etwas über diese Frage, warum denn ich mit dem Heiligen Geist nichts zum tun soll. Das ist doch einmal schon ganz komisch. Im Gegenteil, wenn ich so auf meine Geschichte, auf meine Biografie zurückblicke, und das sind ja jetzt immerhin auch schon 42 Jahre, dann kann ich eigentlich sagen, so das Thema Heiliger Geist, das hat mich, seit ich in CVM-Kreise bin, mit CVM in Kontakt gekommen und auch schon vorher, also bei der Konfirmation, da wurde es mir zum ersten Mal so richtig bewusst, hat mich diese Thematik, diese Geschichte nicht losgelassen. Ich bin damals mit 18 zum Glauben gekommen, war als in der Schreinerausbildung, war da feste unterwegs, bin mit CVM in Kontakt gekommen und die haben mir dann alles Mögliche erzählt. Und manches ging ganz leicht zu glauben. Schöpfung, kein Problem für mich, dass es Gott existiert, war noch nie eine Frage für mich. Die Geschichte mit Jesus, okay, da muss ich zugeben, da habe ich oftmals ein bisschen dran geknabbert, weil ich das habe ich nicht in meinen Verstand reingekriegt. Das passt nicht in die Logik rein, das geht nicht. Das Kreuz, das durchkreuzt unseren Verstand. Das geht gar nicht. Nur das Thema Heiliger Geist, das ging so, das war überhaupt nicht machbar, fassbar, einzudosen oder so in Lehrsätze festzuschreiben, sondern das war wirklich der weht, wo er will. Er ist da. Man merkt es, wie der Wind, aber es ist nicht fassbar. Und ich muss auch sagen, ich habe dann schon dran gelitten, dass wir damals, also das sind jetzt schon ein paar Jahre her, als ich 18 war, so mit Lobpreis und Heiliger Geist wenig anfangen konnte. Da wurde auch wenig gesagt, da waren die Ziffern immer alle irgendwie sprachlos. Habe ich gefragt, ja, wie geht denn das? Wie dem wir den Lobpreiser? Naja, du tust halt Lobpreiser. So, wenn ich das meinem Arbeitskollegen erzählt habe, dass mir da Lobpreiser gehen, hat er mich gefragt, und wie geht es? Und dann habe ich gesagt, ja, das macht man halt irgendwie. Was weiß der nicht? Auf jeden Fall, also war eine große Spannung und ich habe auch gemerkt, in der ganzen Kirche, evangelische, württembergische Landeskirche, gell, reiner Wortgottesdienst, das Ding mit dem Heiligen Geist und mit Lobpreis, mit Wunder, das war nie irgendwie real präsent. Und die Kirche, die tut sich da damit schwer. Und unsere landeskirchliche Gottesdienste, also soweit ich es zumindest wahrnehme, die tun sich da trotzdem, also in ihrer Dogmatik, in ihrer Lehre auf jeden Fall schwer, aber auch heute, wenn ich da im Gottesdienst bin, das ist sowas ganz was anderes, wie ich das hier erlebe, muss ich ehrlich sagen. Und dann ist natürlich die Frage, ja, und wie ist das jetzt? Händ die eine den Heiligen Geist oder händ sie nicht? Hab ich als Landeskirche, habe ich den Heiligen Geist oder habe ich ihn nicht? Wie geht es? Und für mich persönlich war da das Glaubensbekenntnis eine sehr, sehr große Hilfe in meiner Geschichte. Man musste das damals noch richtig auswendig lernen. Ich habe den dritten Artikel vom Glaubensbekenntnis, den habe ich mal hier, also die erste Folie. Den kennen vielleicht manche noch. So. Ich bin auch froh, dass das in unserer Landeskirche, dass das da gebetet wird. Da kommt der Heilige Geist zumindest mal verbal, also wörtlich zumindest mal vor. Ne? Denn da stehen wir sonntags auf und bekennen. Achtung, das war für mich auch so eine Entdeckung, wir erheben uns zum Glaubensbekenntnis. Gell? Und dann haben die alle die Hände gefaltet. Und dann denke ich, da stimmt doch irgendetwas nicht. Das ist doch jetzt ein Bekenntnis. Also stehe ich hin und sage, ich glaube. Ich glaube an den allmächtigen Gott, ich glaube an Jesus Christus und ich glaube an den Heiligen Geist. Die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Ich glaube das. Dazu bekenne ich mich. Ich glaube das, auch wenn ich das nicht erfahre. Das war mir eine sehr große Hilfe. Es ist ein Glaubenssatz, die Geschichte mit dem Heiligen Geist. Ich glaube an den Heiligen Geist. Man könnte vielleicht auch sagen, ich glaube an den Heiligen Geist, auch wenn ich ihn nicht spüre, wenn ich ihn nicht sehe. Ich glaube an den Heiligen Geist, wenn ich nicht in Zungen rede. Ich glaube an den Heiligen Geist, auch wenn ich nicht einen Giftbecher austrinke und dann lebend weiterlaufe, sondern wenn ich tot umfalle. So, dann glaube ich an den Heiligen Geist. Warum? Weil er mir das alles, also was wir heute auch schon gehört haben, aber das packt das nochmal alles ganz dicht zusammen. Ich glaube an den Heiligen Geist. Ich glaube, dass der Heilige Geist mir die heilige christliche Kirche schenkt. Nicht die Badische Landeskirche mit dem Fischer vorne drauf. Auch nicht den CVDM, Landesverband Baden. Also, Gott sei Dank, es gibt ihn. Amen dazu. Aber das ist nicht das Ding. Sondern ich glaube an diese Kirche, an diese Gemeinschaft der Herausgerufenen, und zwar über alle Kontinente hinweg. An das glaube ich. Das schenkt mir der Heilige Geist. Ich glaube die Gemeinschaft der Heiligen, dass wir miteinander können, das schenkt der Heilige Geist. Obwohl wir so unterschiedlich sind. Guck hin, der Daniel Paulus, der hat eine ganz andere Haarpracht wie ich und ist ganz anders stolz auf seine Haarpracht und wie das Ding immer so hoch steht, da darfst du nie nachkommen. Weil da ist der hochsensibel, gell? Bei mir kommen immer alle her und sagen, ach Peter, ist das schön, dass du da bist und es glänzt so schön. Natürlich, wunderbar. Und auch so innerlich können wir total unterschiedlich sein. Und trotzdem schenkt der Heilige Geist, dass ich Landeskirchler und du, dass wir miteinander können. Das schenkt der Heilige Geist, die Gemeinschaft. Dass ich irgendwo hinkommen kann nach Argentinien und plötzlich merke ich, Mensch, bei deinen Freunden darunter, dort fühle ich mich wohl, da fühle ich mich verstanden, obwohl Spanisch nicht meine Sprache ist. Aber wir haben das trotzdem irgendwie nachgekriegt. Und obwohl ich damals in dem Englischen gesagt habe, ich bin so afraid, dass du auch hier bist, gell? Da ist mein Englisch-Schwäbisch mit mir durchgegangen, aber der hat gemerkt, jawohl, wir gehören trotzdem zusammen. Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Ich glaube an die Vergebung der Sünden, auch wenn ich das nicht spüre, nicht erlebe. Wenn da nicht plötzlich ein großes Plus auf meiner Stirn dran ist, wo dann heißt, so freigesprochen, zack, das gilt, da darfst du durch. Sondern wenn ich immer noch denke, den Scheiß, was ich gebaut habe, das belastet mich immer noch, das hebt mich immer noch zurück. Ich glaube dieser Zusage vom Heiligen Geist, dass er zu mir sagt, den Bockmist, wo du gebaut hast in deiner Jugend, bevor du versucht hast, mir ähnlicher zu werden, das ist weg. Und es ist ganz weg, das hat keine Macht mehr über dich. Und selbst wenn das hochkommen sollte, es hat keine Macht über dich. Ich glaube an den Heiligen Geist, der mir das zusagt, der in mir wohnt und mir das so verinnerlicht. Ich glaube an die Auferstehung der Toten. Es ist Gottes Geist, der dieses neue Leben schafft, so wie ganz am Anfang, dass er uns nachher auferweckt. Und ich glaube an das ewige Leben, das der Heilige Geist mir schenkt. Amen. Das ist gewisslich wahr. So gilt. Ich glaube das. Auch wenn ich nicht die Erfahrung mache und wenn es mich nicht juckt und irgendwie ergreift und ich Schweißausbrüche oder sonst irgendetwas kriege, ich glaube das trotzdem. Und ich glaube das auch dann, wenn ich die Erfahrung nicht mache, dass Gott da ist, sondern wenn die Erfahrung gegen mich steht, wenn es nicht gelingt, wenn ich das nicht erlebe, dass ich über das Wasser gehen kann und durch die Menge der Feinde einfach so durchschreiten kann und links und rechts fallen sie. Ganz im Gegenteil, manchmal stürmen die richtig auf mich ein und ich denke dann, was ist jetzt wieder passiert, gell? Und ich glaube das trotzdem, weil das der Heilige Geist mir zusagt. Ich glaube das auch, und das hat mir dann weitergeholfen, die nächste Folie, was das nochmal ein Stück weit erklärt, wie denn das eigentlich ist mit dem Heiligen Geist. Ich glaube, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft, vielen Dank, noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann. Das ist mir wesentlich wichtig. Ich glaube nicht, dass ich das war. Ich glaube nicht, dass ich mich bekehrt habe. Ich glaube nicht, dass ich mich entschieden habe. Sondern ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus meinen Heiligen Glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten und so weiter. Ihr kriegt das nachher als Handout, könnt ihr hinter mitnehmen, die Erklärung von Martin Luther, eben zu diesem dritten Artikel. Aber da wird es nochmal deutlich, es war nicht mein Werk, sondern es war der Heilige Geist, der alles wirkt, der auch mein zum Glauben kommen wirkt. Und jetzt, wann war er da? Von Anfang an. Ab da, jetzt mache ich ein neues Fass auf, aber das ist egal, mit dem müsst ihr klarkommen. Ab da, als ich als Kind getauft wurde, war der Heilige Geist bei mir. Durch das Bad der Wiedergeburt. Durch Wasser und Geist. Da, allerspätestens, da war er wirklich in mir drin. Und kein Mensch auf dieser Welt hat das Recht, dir diese Zusage streitig zu machen. Und mir auch nicht. Kein Mensch auf dieser Welt hat das Recht zu sagen, nee, du hast den Heiligen Geist nicht. Sondern so gewiss du getauft bist, so gewiss hast du ihn. Und wenn sie alle toben, das ist gerade egal. Ich glaube das. Ich glaube an den Heiligen Geist. Ich glaube, dass das Gottes Wirken ist, dass du da bist. Ich glaube das, dass er das damals gemacht hat, dass ich dazugekommen bin. Zum einen ist er mir begegnet im Gesetz, wo ich gemerkt habe, das war auch Gottes Geist, wo ich gemerkt habe, nee Gott, so kann ich das nicht. Ich kann nicht als Gerechter vor dir stehen. Ich kann nicht sündlos sein. Dort im Gesetz, dort ist der Heilige Geist jemand, der mich nicht tröstet, sondern der mich verurteilt. Der sagt, du schaffst es nicht. So nicht. Und im Evangelium kommt Gottes Geist mir entgegen, heiligt mich und macht mich lebendig und sagt, du bist mein Kind. Diese Zusage, die gilt für dich. Dass wir da sind, ist Wirken vom Heiligen Geist. Ich glaube das wirklich zutiefst. Ich komme ja manchmal so in Mitarbeiterkreise, in Jugendgottesdienste und weiß ich wo überall rum. Und dann ist oftmals am Anfang so die große Rede, wow, wie viele Leute das alles kommen. Und dann kommst du da hin und dann könnte ich eigentlich fast drauf wetten, da kommt derjenige, der den Gottesdienst verantwortet und sagt dann, Peter, also heute sind, ich weiß nicht warum, sind ganz wenige da. Gibt nur einen Termin, da ist Konfirmande und was weiß ich was alles und bla bla und hin und her. Und ich denke, und ich sage das auch, das ist eigentlich das Problem nicht. Und mir macht das auch nichts aus. Wir können Gottesdienst feiern zu dritt. Wir können auch mal einen Gottesdienst zu zweit feiern. Denn Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei zusammen sind, da ist er dabei. Und da können wir Gottesdienst feiern. Aber wisst ihr, die da sind, die hat Gottes Geist geschickt. Und für die gilt dann das, was er sagen will oder was er bewirken möchte. In dieser Zeit auch. Ich glaube, dass wir dem Heiligen Geist viel mehr Raum geben müssen. Das war auch so eine Erkenntnis aus der Vorbereitung, dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, wer hat den Geist oder wer hat ihn nicht oder wie ist er und wie kann man das genau definieren, sondern dass wir, sage es nochmal, als Getaufte und als Glaubende, als Christen in dieser Welt, diesem Wirken von Gott im Heiligen Geist Raum geben. Und ich bin davon überzeugt, es werden grandiose Dinge geschehen, die mir nicht eintüten können, in dogmatische Sätze festhalten können, aber die wir erleben können, weiterwandern können und so Geschichte schreiben, mit dabei sind.